Gibt es eine Möglichkeit, sich eine Situation auszudenken, die gegen solche Fantasien geschützt ist? Kaum. Diesen Gedanken nicht weiterdenken. Er wird ohnehin noch sublinäre Panik erzeugen. Die Angst wurde nicht geringer dadurch, dass er sie aufschrieb. Aber das Stück Papier war doch ein Ort, der dokumentiert, dass er aus sich heraustreten konnte. Wenn man so will, war das Stück Papier der Ort des Ichs. Er vollzog buchstäblich eine Transzendenz. Das Wort Zuhause konnte er nicht schreiben. Er tat es einmal und die Folgen waren schrecklich. Es gelang nicht mehr, aus den Gedanken zu halten, was er aus den Gedanken halten musste. Er kürzte dann ab, ZH. Einmal schrieb er in Großbuchstaben die Namen seines Sohnes und seiner Frau. Für Johann ein Separatbrief. Lieber Johann, ich hoffe, ich bin bald wieder bei euch. Ich würde dich und Katrin unendlich gerne wieder in den Arm nehmen und sehne mich nach unserem schönen, langweiligen Alltag. Für die fernere Zukunft habe ich mir ausgedacht, wollen wir zusammen nach deinem Abitur eine lange Weltreise machen? Ich schlage folgende Reiseroute vor, kannst sie auf dem Atlas nachsehen. Hamburg, Warschau, Krakau, Prag, Budapest, Wien, Florenz, Rom, Neapel, Athen, Delphi, Olympia, Ägäische Inseln. Istanbul, Ankara, Bagdad, Riad, Jerusalem, Tel Aviv, Kairo, Addis Abeba, Nairobi, Harare, Madagaskar, Seychellen. Ceylon, Bombay, Kalkutta, Delhi, Nepal, Taschkent, Mongolei, Nordchina, Japan, Taiwan, Südchina, Vietnam, Thailand, Singapur, Neuguinea, Australien, Darwin, Perth, Tasmanien, Neuseeland, Alaska, Vancouver, Quebec, New York, Niagarafälle, St. Louis, Salt Lake City, San Francisco, Mexiko, Guatemala, Karibien, Peru, Brasilien, Argentinien, Feuerland, Antarktis, Tristan de Cunha, Südafrika, Kongo, Marokko, Spanien, Paris, London, Edinburgh, Färöer, Norwegen, Finnland, Moskau, St. Petersburg, Stockholm, Kopenhagen, Hamburg. Dann hätte man doch so einiges von der Welt gesehen. Du siehst, ich habe Zeit, mir sowas auszudenken. Bis bald. Ich umarme dich. Dein Vater. Für die oder den draußen ist der Entführer eine abstrakte Drohung mit wenigen zufälligen, in der Isolierung bizarren Eigenschaften wie Akzent, Wortwahl, Gesten der Brutalität. Für den Entführten ist der Entführer die einzige wirkliche Realität außerhalb der Zelle. Jedenfalls die einzige, mit der sich etwas anfangen lässt, über die es vielleicht lohnt, sich Gedanken zu machen, die einzige, die man vielleicht doch beeinflussen kann. Der einzige Mensch in Reichweite, wenigstens eine menschliche Stimme. Ich erinnere mich sehr gut an jenen Selbstekel, den er damals empfand, wenn er sich auf die Stimme des Engländers freute. Eben weil es eine menschliche Stimme war, eine menschliche Stimme und ein Stück Außenwelt im Keller außerhalb der Welt. In diesen 33 Tagen hat er insgesamt vielleicht eine Stunde mit dem Engländer gesprochen. Diese kurzen Gespräche, vielmehr Wortwechsel, waren Oasen in der Eintönigkeit. Während des Gespräches war die Wohltat des Sprechens tonangebend. Ich übertreibe nicht, wenn ich von einer Wohltat spreche. Er mochte diese Stimme, er fand sie sympathisch. Und das Gefühl konnte er analysieren, es war ihm angenehm. Aber er konnte es nicht auf Distanz halten. Einmal hatte er die Fantasie, der Entführer solle ihn trösten, ihn berühren, die Hand auf seine Schulter legen. Es fällt mir nicht leicht, das aufzuschreiben. Ihm fiel es nicht leicht, sich diesen Wunsch einzugestehen. Denn dieses Gefühl lässt sich nicht einfach als Äquivalent zur menschlichen Stimme darstellen, die man eben hören möchte, egal von wem sie stammt. Es war ja schon bei der Stimme nicht ganz einfach so. Bei dem Wunsch nach körperlicher Berührung aber ist die Grenze zur Unterwerfung überschritten. Das Machtverhältnis ist eindeutig. Keine Machtverteilung,